wenn der Tag dir keine Freude bringt. Mach dir selber ein Geschenk. Ich schreibe Wünsche auf und ganz oben steht, woran ich meist am liebsten denk. Im Heißluftballon um die ganze Welt, bis zum Sternenzelt, das wünsch ich mir. Ja, im Heißluftballon die Welt von oben sehen, am Regenbogen drehen, ganz allein. Wenn eine Fee ganz plötzlich vor mir steht und will mir einen Wunsch erfüllen, dann überleg ich keine Sekunde lang. Sie kann mir diese Sehnsucht stillen. Im Heißluftballon um die ganze Welt, bis zum Sternenzelt, das wünsch ich mir. Ja, im Heißluftballon die Welt von oben sehen, am Regenbogen drehen, ganz allein. Das wünsch ich mir. Ja, im Heißluftballon die Welt von oben sehen, am Regenbogen drehen, ganz allein.